Man steht eben einfach unter immensem Druck, das tägliche Pensum zu schaffen. Und deshalb heißt es ja auch immer, das erste Wort, was Menschen, die aus anderen Ländern hierher kommen und was sie im Schlachthof lernen, ist schneller. Maikäfer, ein linkes Podcast-Projekt aus Oldenburg für eine soziale, emanzipatorische und ökologische Gesellschaft. Hallo, diese Folge ist gefeatured. Das heißt, wir haben sie nicht selber aufgenommen, sondern die stammt aus dem Podcast Gemeinsam Lauschen von dem Bündnis Gemeinsam gegen die Tierindustrie. Das Bündnis Gemeinsam gegen die Tierindustrie ist ein bewegungsübergreifendes, überregionales Bündnis, das sich 2019 gegründet hat. Dort sind Menschen und Gruppen aus verschiedenen Kontexten wie die Klimagerechtigkeitsbewegung, der Tierrechtsbewegung oder der Arbeitsrechtsbewegung aktiv. Sie fordern die Abschaffung der Tierindustrie und kämpfen für eine Agrarwende hin zu einer solidarischen und ökologischen Produktionsweise, die nicht auf Kosten anderer erfolgt und nicht am Gewinn orientiert ist. Dabei richten sich bewusst gegen zentrale Akteure und Akteurinnen der Tierindustrie, zum Beispiel Konzerne wie die PHW-Gruppe, die Tönnies Holding, Fion Food und Westfleisch, die enorme wirtschaftliche Macht besitzen und einen großen Einfluss auf die gesamte Tierindustrie haben. Jetzt folgt ein Ausschnitt aus dem bereits zweiten Podcast Gemeinsam Lauschen des Bündnisses Gemeinsam gegen die Tierindustrie. Ihr hört ein Interview mit Guido von der ALSO Oldenburg über Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie. Die ALSO berät in Oldenburg zu allen Themen der Existenzsicherung und ist mit einer mobilen Beratung auch im Landkreis mit vielen Arbeiter und Arbeiterinnen der Fleischindustrie in Kontakt. Den gesamten Podcast des Bündnisses könnt ihr auf der Webseite www.gemeinsam-gegen-die-tierindustrie.de anhören. In der Folge wird außerdem noch mit einer ehemaligen Arbeiterin aus der Fleischindustrie gesprochen. Es gibt noch Berichte über weitere wichtige und aktuelle Aktionen. Hallo Guido, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du und was machst du? Ja, ich bin Guido. Ich komme von der Arbeits- und Selbsthilfe Oldenburg und wir machen seit ungefähr 3 Jahrzehnten Sozialberatung für alle Menschen in schlechten finanziellen Situationen, egal ob sie erwerbslos sind oder schlecht bezahlte Arbeit haben. Und wir hatten irgendwann Kontakt mit Bauern, Bäuerinnen, nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Frankreich. Und gerade französische Bäuerinnen und Bauern hatten die Frage, warum ist die Lebensmittelproduktion in Deutschland so billig? Naja, und dann hatten wir eben genauer hingeguckt, auch mit französischen Genossinnen zusammen, und da fanden wir eben einfach, dass die Lage der Arbeiterinnen in der Fleischindustrie oder auch in den Ställen, wo die Küken und die Hühner gehalten, gefangen, gemästet werden, einfach so ist, dass die Leute ganz wenig verdienen, aber ganz viel und ganz hart arbeiten müssen. Und dann hatten wir gesagt, okay, wenn wir die Abhängigkeit der Menschen von diesen Unternehmen etwas schwächen wollen, dann brauchen sie einfach Unterstützung bei der Durchsetzung ihrer Rechte, aber auch bei der Durchsetzung von sowas wie Arbeitslosengeld oder Krankengeld oder Geld vom Jobcenter. Und deswegen haben wir hier im Bereich Südoldenburgs Beratungsangebote aufgebaut. Wir haben damit 2015 angefangen und das wird eben ganz, ganz überwiegend von Menschen genutzt, die als erste Sprache eben nicht Deutsch haben. Und wir lernen inzwischen einfach unheimlich viel über die Nahrungsmittelindustrie und wir erschrecken eigentlich fast jeden Tag immer über das, was wir so mitkriegen. Genau, du hast ja gerade gesagt, du berätst nicht nur Menschen, die in der Tierindustrie arbeiten, sondern auch alle möglichen anderen Leute. Würdest du sagen, es gibt Unterschiede zwischen den arbeitsrechtlichen Problemen in der Tierindustrie und in anderen Industrien? Ja und nein, also das System der Werkverträge ist ja im Prinzip in der Härte und Radikalität letztlich in der Tierindustrie erfunden worden in der Bundesrepublik. Aber am Bau und in anderen Bereichen funktioniert es letztlich genauso. Das, was da schon ein bisschen das Besondere ist, ist, dass in den Schlacht- und Zerlegebetrieben, es ist einfach knochenharte Fließbandarbeit, wo dann eben am Fließband so lange gearbeitet wird, bis der tägliche Auftrag im Schlachthof abgearbeitet ist. Und das heißt dann in der Nachmittagsschicht, wenn die um 14 Uhr anfängt, dann wird gearbeitet, bis die Zahl der Schweine oder Geflügeltiere zerlegt ist, die an dem Tag zu zerlegen sind. Und normalerweise wäre die Schicht vielleicht um 22 Uhr, 23 Uhr zu Ende. Aber wenn das eben nicht reicht, dann wird eben auch mal bis morgens um 2 oder 3 gearbeitet. Das ist eben schon etwas Besonderes. das Problem dabei ist dann eben auch, ein solches Fließband, eine solche Maschine läuft eben nur, solange sie keine Störung hat. Und wenn es an irgendeiner Stelle eine Störung gibt, dann stockt die ganze Produktion und es entsteht unheimlicher Druck, das sofort zu reparieren, Störung zu beseitigen, um dann weiterarbeiten zu können, weil man steht eben einfach unter immensem Druck, das tägliche Pensum zu schaffen. Und deshalb heißt es ja auch immer, das erste Wort, was Menschen, die aus anderen Ländern hierher kommen und was sie im Schlachthof lernen, ist schneller. Oder eben, wenn das Kommando rumänisch ist, dann wird da Gatter, Gatter, Gatter gerufen, also fertig werden, fertig werden, fertig werden. Und das heißt dann eben auch, dass es auch unter diesen Bedingungen massiv Arbeitsunfälle gibt. Also wenn zum Beispiel die automatische Schneidemaschine für bei so einem Geflügelfließband verstopft ist, hatte ich vor 2 Monaten einen jungen Mann aus Osteuropa in diesem Fall in der Beratung, der eigentlich gerade dabei gewesen ist, dieses Schneidewerk zu reinigen. Und ein anderer Arbeiter hat die Maschine wieder angestellt, was eben hieß, dass seine Hand in diesem Schneidewerk zerstört worden ist. Das war mitten in der Nacht, irgendwann morgens zwischen 1 und 2, also am Ende der Schicht, wo unheimlicher Druck war, fertig zu werden. Und solche Unfälle sind dann eben auch angesichts dieser auch ganz gefährlichen Maschinen das Ergebnis dieses horrenden Drucks, fertig zu werden und eben auch des horrenden Drucks, sofort gefeuert zu werden, wenn man nicht alles das abarbeitet, was es an dem jeweiligen Tag abzuarbeiten gibt. Wie viele Leute berätst du denn, die in der Tierindustrie arbeiten, im Monat ungefähr? Das darf man gar nicht sagen. Also wir sind im Moment im Bereich Fechter bei ungefähr 600 Kontakten mit Ratsuchenden und ungefähr die Hälfte dieser Menschen haben im weitesten Sinne mit der Tierindustrie zu tun. Also entweder in den Ställen oder in der Industriereinigung oder in der Zerlegung oder in den Kühlhäusern oder in den Häusern, wo dann die Schlachtprodukte gelagert werden, also in den tiefgefroren werden, wie es jetzt bei Corona der Fall ist, oder wo eben auch die Container gepackt werden nachts, die dann, was weiß ich, Richtung Containerhäfen gehen, um dann irgendwo anders in die Welt geschafft zu werden. Also ich würde mal sagen ungefähr 50%, wobei wir das nicht so genau auszählen, aber es ist ein großer Teil, wobei schon klar sein muss, die Gegend, in der wir beraten, ist eigentlich eine sehr hochindustrialisierte Region, sodass wir also auch anderes haben, also Plastikindustrie, Maschinenbau, Baustellen, Leute, die in der Reinigung, Gebäudereinigung arbeiten. Also das ist nicht nur ein Bereich, wo man ein paar Schlachthöfe und ein paar Ställe hat und das war's dann, sondern das ist echt eine boomende Industrieregion auf der Grundlage von Billigarbeit. Von den Leuten, die zu dir kommen, um Beratung zu suchen, welches ist das häufigste Problem, mit dem sie an dich rantreten? Viele Leute kommen zuerst zu uns, weil es ganz schwierig ist für Leute, die Familien haben, Kindergeld zu beantragen. Das heißt, jeder Mensch, der arbeitet in der Bundesrepublik, hat das Recht, Kindergeld zu bekommen, egal ob seine Kinder jetzt hier oder in Litauen oder in Frankreich oder so leben. Und das heißt, der Kindergeldantrag ist oftmals der erste Kontakt. Und bei diesen Kontakten fragen wir eben auch häufig, Mensch, wie geht's euch? Wie sieht eure Wohnsituation aus? Wird der Lohn gezahlt? Und naja, und dann kommen eben auch oftmals Fragen, ja, mit welchen Fragen könnten wir noch zu euch kommen? Und dann erzählen wir eben so, was so typische Situationen sind. Also wenn die Leute gekündigt werden, wenn sie Arbeitslosengeld brauchen oder wenn sie Unterstützung brauchen, dass Löhne gezahlt werden, dass sie den Lohn bekommen, obwohl sie krank gewesen sind oder auch häufig bei diesen Betrieben, dass gesagt wird, nö, ihr wart ja im Urlaub, ihr habt nicht gearbeitet, ihr kriegt kein Geld. Andererseits auch viel die Situation, dass wenn Arbeiter und Arbeiterinnen, die jünger sind, hierher kommen und Familiengründen Kinder bekommen, dann haben wir ganz viel eben mit sowas wie Mutterschutz zu tun. Mutterschutz braucht der Arbeit, Mutterschaftsgeld, Krankenkassen, Elterngeld, all diese Dinge. Und natürlich auch ergänzende Leistungen. Also wenn nur eine Person arbeitet und man hier Mieten bezahlt, auch wenn es eine normale Wohnung ist, die doch, ich sag mal, für 2 Personen unter 600 Euro nicht zu kriegen ist, dann geht es auch immer um die Frage, ergänzende Leistungen zu Lohn. Ob das vom Jobcenter ist oder Wohngeld oder Kinderzuschlag. Also eigentlich eine ganz breite Palette, die je nachdem, angefragt wird, was gerade die Lebenssituation von Menschen ist, also die auch in diesen Industrien arbeiten. Und dann hat man natürlich bei jüngeren Leuten mehr mit der Frage rund um Kinder und Familie zu tun. Und wenn die Leute älter werden, ich sag mal ganz grob, über 35, über 40, kommen eben auch ganz massiv die Fragen Erkrankung, Verschleißerscheinungen. Sie können nicht mehr arbeiten, nicht mehr in den Ställen oder nicht mehr mit dem Messer an dem Fließband, weil dann schon mal Verletzungen vorgekommen sind. Oder eben auch die Frage, wenn es ein Arbeitsunfall gewesen ist, gibt es das Geld, was letztlich von der Berufsgenossenschaft gezahlt wird? Verstehen die Leute die Atteste, die die Ärzte schreiben? Da versuchen wir dann auch zu helfen, zu übersetzen oder eben auch zwischen Menschen und den Ärzten zu kommunizieren, wenn die Ärzte eben selber keine oder wo die Ärzte meist selber keine eigenen Übersetzung haben. Auch ein massives Problem, womit Menschen uns ansprechen, ist die Situation der Kinder in der Schule. Wenn also auch die Schwierigkeiten mit der Sprache nicht adäquat eingegangen wird. Aber das andere Problem häufig auch, dass Schüler und Schülerinnen, die aus anderen Ländern kommen, in dem, was sie können, nicht ernst genommen werden. Also wenn dann ganz schnell gesagt wird, auch Mensch, die sollen doch mal, früher hätte man gesagt, auf die Sonderschule gehen, die sind lernbehindert. Dabei kam die Behinderung letztlich von der Schule, das nicht anständig organisiert wurde, dass die eben auch ergänzenden Sprachunterricht bekommen und dass auch gar nicht wahrgenommen werden, welche Qualitäten auch diese Schüler haben oder Schülerinnen haben, sondern einfach gesagt wird, okay, das sind eben Leute, die kommen da und daher, das werden sowieso die nächsten Industriearbeiter, die brauchen gar nicht so viel zu lernen und da geben wir uns auch nicht so viel Mühe. Also auch dieser Aspekt spielt bei uns in der Beratung eine Rolle, wobei wir, ich sag mal, einfach besser sind, mit Behörden umzugehen und die Unterstützung, die wir in die Schulen reingeben können, ist dann eher nochmal die, dass man sagen, okay, wir haben gehört, in der und der Schule ist es besser, wechsel doch die Schule. So. Gibt es in deiner Arbeit eigentlich auch mal kleine Erfolge? Viele Erfolge. Also die Leute kommen ganz viel zu uns mit den Kindergeldanträgen, einfach weil wir es hinkriegen. Es ist relativ schwierig, einen Kindergeldantrag zu stellen, wenn ein Teil der Familie noch in einem anderen Land lebt. Das ist ein unheimlich aufwendiges Verfahren mit Dokumenten aus unterschiedlichen Ländern. Und wir kriegen, also mit unserer Hilfe kriegt man alle Anträge durch, während wir oftmals haben, dass Leute dies alleine versuchen oder die andere Leute haben, die auch noch Geld dafür nehmen, diese Kindergeldanträge auszufüllen, wo das dann eben nicht funktioniert, weil der bürokratische Aufwand einfach sehr hoch ist. Ein anderer Punkt, den wir haben, ist, ganz viele Leute werden gekündigt und in der Bescheinigung fürs Arbeitsamt steht dann drin, die Leute haben selbst gekündigt. Aber wie kommt es zur Selbstkündigung? Der Arbeitgeber legt denen ein Schreiben vor, was der Arbeitgeber von vorne bis hinten geschrieben hat, wo dann der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin erklärt, ich kündige selbst. So, vorausgegangen ist, dass der Arbeitgeber mit den Leuten unzufrieden ist. Vielleicht waren sie mal einen Tag krank gewesen. Vielleicht haben sie nicht sofort gespurt. Vielleicht haben sie sich geweigert, die 12., 13., 14. Stunde am Tag noch zu arbeiten, weil sie einfach kaputt waren. Dann werden sie gefeuert. Und wir unterstützen die Leute dann dabei, dass sie beim Arbeitsamt keine Sperrzeit kriegen, weil sie sind gefeuert worden, egal was sie da unterschrieben haben. Und ich hatte auch mal ein Beispiel, da hatte jemand selber gekündigt und der ist zum Arbeitsamt gegangen und hat dann da den Menschen erklärt, er hat selber gekündigt, weil er nicht mehr Tag und Nacht arbeiten will. Das Arbeitsamt hat verstanden, der will nicht mehr Schichtarbeit machen, mal morgens, mal abends. Bloß die Arbeit in diesem Ausstallbetrieb war so, es ging eben morgens häufig um 5 oder 6 Uhr los und dann bis in die Nacht, bis 1, 2 Uhr durch. Und 3 Stunden zu Hause schlafen, dann ging es wieder los. Und das meinte er, er will nicht mehr Tag und Nacht arbeiten. Okay, und das haben wir dann eben auch erklärt und hatten auch Zeugen für und Arbeitspläne, Einsatzpläne vorlegen können. Dann wurde diese Sperrzeit auch zurückgenommen. Sperrzeit heißt 12 Wochen kein Geld. So, das sind schon erhebliche Erfolge. Jetzt gerade unterstützen wir Arbeiterinnen von einem Betrieb, wo sie keine Arbeitsverträge gekriegt haben oder ein Großteil der Arbeiter nicht. Die haben auch im Stall gearbeitet. Sie hatten keine Anmeldung zur Krankenversicherung, zur Rentenversicherung, gar nichts. Aber sie hatten Lohn gekriegt und sie haben auch geklotzt wie bekloppt. Also irgendwas zwischen 160 und 220 Stunden im Monat. Ja, und dann haben wir es eben uns dafür eingesetzt, dass dann eben jetzt Arbeitsbescheinigungen erstellt worden sind, die Leute krankenversichert worden sind und so weiter. Also das sind alles schon Dinge, die kann man gut erreichen. Es ist nur immens viel Arbeit. Dann habe ich noch ein paar Fragen zur politischen Dimension. Die Bundesregierung hat ja das Verbot von Werkverträgen in Schlachtbetrieben für 2021 beschlossen. Wie bewertest du diese Entscheidung? Naja, fordern tun wir das ja schon seit 10 oder 15 Jahren. Was man genau gucken muss, ist, die Ankündigung ist nicht nur Verbot der Werkverträge, sondern ist auch Verbot der Leiharbeit in diesen Schlacht- und Zerlegebetrieben. Und es geht darum, dass alle Arbeiter und Arbeiterinnen ein direktes Arbeitsverhältnis bei dem Arbeitgeber haben können, damit klar ist, wer für alles das, was in dem Betrieb passiert, verantwortlich ist. Also wer auch für die Arbeitsunfälle verantwortlich ist, wer für die Überschreitung der Arbeitsschutzregelung verantwortlich ist. Deshalb wäre das ein totaler Schritt in die richtige Richtung. Und es wäre, denke ich, auch ein Schritt gegen diese massenhafte und billigste Produktion von Nahrungsmitteln, einen Erfolg zu erringen und damit gegen die Qual und gegen das, was rundum passiert. Also Qual von Tieren, Missbrauch von Menschen, Umweltverschmutzung und alles. Weil wenn man sich jetzt die Äußerungen anhört von der Lobby der Fleischindustrie, dann hört man immer wieder durch, ja, wenn das kommt, dann können wir nicht mehr so billig produzieren. Und von daher kann es gar nicht so falsch sein, wenn das wirklich kommen würde, das, was die Bundesregierung angekündigt hat. Wobei so wirklich dran glauben würde ich noch nicht, weil diese Billigproduktion und diese Produktion für den Weltmarkt, das ist einfach ein Erfolgsmodell. Ein Erfolgsmodell, wo unheimlich viele Industrien und Lobbyisten und Anwälte und sonst was wirklich und Vermieter hier im Bereich, meinetwegen unserer Region, ein unheimlich großes Geld mitmachen. Und da steckt einfach ein Rieseninteresse hinter, dass es so weitergeht. Und große Lobby und große Macht. Von daher war ich erstmal relativ erschrocken, als ich gesehen habe in der Ankündigung der Bundesregierung zum Thema Verbot dieser Werkverträge und Leiharbeit, dass es Ausnahmen geben soll von diesem Verbot, nämlich da, wo handwerkliche Arbeit gemacht werden soll. Gut, wenn ich jetzt ganz bösartig bin, würde ich sagen, okay, diese Schlachthöfe und Zerlegebetriebe und auch die Ausstallung, die leben ganz massiv von handwerklicher Arbeit. Und damit würde sich nichts ändern. Es würde sich gar nichts ändern, wenn das genauso zu verstehen ist. Nämlich, dass im Prinzip die Spezialisten, die mit Maschinen arbeiten, die vielleicht die Stapler fahren oder was weiß ich was alles, die Computer bedienen, das wären dann die Festangestellten. Und alle, die am Band stehen und die da verschlissen werden oder in den Kühlhäusern verpacken oder mit den Chemikalien die Transportkisten waschen oder was sie auch immer alles machen, die würden dann weiterhin als Werkvertragsarbeitnehmer oder als Leiharbeitskräfte da reingeschickt werden können und sobald sie vernutzt sind, wieder rausgeschmissen werden können. Also rausgeschmissen, wie Wegwerfmenschen behandelt werden, die so lange ausgepresst werden, bis sie nicht mehr können. Und ich denke mal, das ist die Gefahr. Was müsste denn deiner Meinung nach passieren, jenseits von so einem ausnahmslosen Werkvertragsverbot und Leiharbeitsverbot, damit sich etwas ändert in der Tierindustrie? Und wie können AktivistInnen zum Beispiel von Gemeinsam gegen die Tierindustrie oder aus anderen Bewegungen Druck machen? Also das, was sich ändern müsste, ist natürlich, dass diese wahnsinnige Konzentration der Produktion von Nahrungsmitteln, dass dem ein Ende gesetzt werden muss. Also diese riesigen Schlachthöfe, die müssen dicht gemacht werden. Nahrungsmittel sind eigentlich ein Allgemeingut, das ist kein Geschäftsmodell. Und man müsste letztlich wieder eine politische Kampagne fahren, die eben sagt, okay, Nahrungsmittelproduktion hat im Wesentlichen erstmal eine regionale Orientierung zu haben und ist nicht ein Ausbeutungsmodell und ein Geschäftsmodell. Ich denke, wenn diese Idee in mehr Köpfen von Leuten drin wäre, dann könnte man eben auch Diskussionen anfangen, dass ein solches Wirtschaftsmodell wie hier im Landkreis in Kloppenburg-Vechta, dass das einfach nicht geht. Das wäre quasi ein großer Wurf. Und der zweite Punkt wäre, Leute arbeiten in der Fleischindustrie nicht unbedingt ganz freiwillig, sondern finanzieller Druck steht eben auch echt dahinter. Und das heißt, Es muss einfach eine Angleichung der Lebensverhältnisse geben und es muss auch eine Garantierung des Existenzminimums überall, zum Beispiel in Europa, geben, damit Leute nicht quasi hierher kommen müssen, um sich auf jeden Fall zu verkaufen. Und es ist natürlich für einen Menschen, wo es meinetwegen in einem anderen Land einen Mindestlohn von 3,50 Euro gibt, klingt es erstmal nach viel Geld, wenn man 1200, 1300 netto verdienen kann hier in der Bundesrepublik. Aber es ist einfach keine Perspektive, weil einerseits geht Landwirtschaft woanders kaputt, aber es ist persönlich auch keine Perspektive, weil die Arbeit eben auf Dauer viel zu hart ist. Und ich denke, wenn Aktivistinnen hier ganz konkret was machen wollen und das zusammen mit Arbeiterinnen und Arbeitern, meinetwegen in der Schlachtindustrie, aber eben auch im Bereich der Pflege und in Baustellen sind, man muss erreichbar werden, damit man für die einfachsten Fragen Unterstützung geben kann und nicht eben Arbeiterinnen und Arbeiter zum Beispiel in der Fleischindustrie total isoliert hält. Also solange Menschen isoliert sind und einfach als Einzigen, den sie wirklich als Kontakt kennen in Deutschland, die Chefs und Vorarbeiter haben, dann sind sie natürlich abhängig. Und Abhängigkeit macht erpressbar. Und diese Erpressbarkeit von Arbeiterinnen und Arbeitern, die gilt es einfach, und dagegen gilt es ganz praktisch, was zu machen, wenn man, ich sag mal, von unten her Stärke entwickeln will. Eine letzte Frage noch. Es ist ja zu beobachten, dass immer mehr Menschen für Klimagerechtigkeit und gegen Rassismus auf die Straße gehen, insbesondere in den letzten Jahren. Siehst du da Anknüpfungspunkte für breite Kämpfe, auch gegen die Ausbeutung von ArbeiterInnen in der Tierindustrie? Ja, ganz viel. Also, was uns viele Leute sagen, ist eben einfach, sie werden hier wie Menschen zweiter oder dritter Klasse behandelt. Und jeder Mensch aus, meinetwegen Rumänien, Bulgarien, Litauen oder wo auch immer, der wird einfach nur von oben heraus angeguckt. Sie werden nicht für voll genommen. Und dieser Punkt Rassismus, Hierarchien in Gesellschaften, gegen den jetzt ganz, ganz viele Menschen auf die Straße gehen, zu Recht auf die Straße gehen und sagen, jedes Leben ist genauso viel wert, das gilt genauso, oder wenn man das durchsetzen würde, dann würde der Verschleiß von Menschen in der Tierindustrie auch nicht mehr toleriert werden können. Und ich denke, es gibt ja einige Ärzte, die zum Beispiel auch immer wieder die Klappe aufmachen und sagen, ja Mensch, was erleben Sie tagtäglich in Ihrer Hausarztpraxis mit völlig erschöpften Menschen? Aber genau dieses Vernutzen von Menschen auf der Ebene von rassistischen Zuschreibungen und Ähnliches, das wird von vielen Menschen in der Bundesrepublik einfach akzeptiert. Und von daher ist dieser Punkt Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Hierarchiedenken, Herrenmenschendenken und so, ist ein Element, ohne das die Fleischindustrie nicht funktionieren würde. Vielen Dank für dieses Interview. Und ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg bei deiner Beratungstätigkeit. Ja, vielen Dank für euer Interesse und für das Bündnis und für die Zusammenarbeit. Ich denke, wir werden es nur zusammen hinkriegen, was zu ändern. Das war's mit diesem Beitrag. Im nächsten Monat veröffentlichen wir ein Interview mit dem Bündnis Mobil OL. Vielleicht habt ihr von dem Bündnis auch schon gehört, weil die nämlich vor ein paar Wochen eine Fahrraddemo organisiert haben. Und da ist man in Oldenburg über die Nordtangente gefahren mit dem Rad. Und das Motto war Mobilität für alle, sozial und umweltverträglich. Und wir haben ein, zwei Leute eben gefragt, was sind eigentlich die Hintergründe, warum haben sie diese Demo gemacht, was bedeutet eigentlich Verkehrswende und so weiter. Das war's für diesmal. Und wie jeden Monat, tot dem Kapitalismus.